Dialog 2. Den Schreibtisch stellen wir an die Wand links. Daneben ist noch Platz für den PC. Und was machen wir mit den Sesseln? Die gehören nicht in dieses Zimmer. Die kommen ins Wohnzimmer. Gut. Aber hier brauchen wir noch Platz für das Bücherregal. Kein Problem. Das stellen wir zwischen die Fenster.